Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's finish up that beautiful devotional. Beenden wir diese schöne Andachtsserie. So, you know, we're talking about how we can actually experience this. Wir sprechen darüber, wie wir dies tatsächlich erleben können. And now, what we have to learn is to how to practically walk in it. Jetzt müssen wir lernen, darin praktisch zu gehen. Okay, so look, here is what the Bible says. Hier ist, was die Bibel sagt. It is telling us the importance of eating the right thing. Sie spricht darüber, wie wichtig es ist, das Richtige zu essen. You know, we have a saying that says a man is what he eats. Wir haben ein Sprichwort, das sagt, der Mensch ist, was er isst. And in German it's much more beautiful because eat and is sounds just like the same. In Deutsch ist es viel schöner, weil die Worte sein und essen fast gleich klingen. Man isst, was man isst. You are what you eat. Man isst, was man isst. So look what Peter says in 1 Peter 2, verse 2. Schau, was Petrus in 1. Petrus 2, Vers 2 sagt. Let's first read it from the New King James. As newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Wir lesen aus der New King James Übersetzung. Wie neugeborene Kinder die reine Milch des Wortes begehren, damit ihr darin wächst. But you know what? Listen to this. Hör zu. The Bible is telling us we have to desire the word of God. Die Bibel sagt uns, dass wir das Wort Gottes begehren müssen. So you have to choose how much you really want the food of the word of God. Du musst wählen, wie sehr du die Nahrung des Wortes Gottes willst. You know, and this is something so important because we grow by that. Das ist so wichtig, weil wir dadurch wachsen. So look, listen, please understand this. Bitte verstehe das. That once you make a decision and say the word of God helps me to grow in my maturity, you will begin to treat it completely different. Wenn du die Entscheidung triffst, dass das Wort Gottes mir hilft, in meine Reife zu wachsen, wirst du es vollkommen anders behandeln. You know, people read the Bible for so many terrible reasons. Leute lesen die Bibel aus so vielen schrecklichen Gründen. They read it because they feel, oh, I have to read 2 hours a day. Sie lesen die Bibel, weil sie fühlen, oh, ich muss 2 Stunden täglich lesen. I have to read so many chapters a day for a good Christian. Als guter Christ muss ich so viele Kapitel täglich lesen. Listen, you have to understand that the word of God is your food that helps you to grow into everything that God has provided for you through the cross. Hör zu, du musst verstehen, dass die Bibel deine Nahrung ist, um in alles hineinzuwachsen, was Gott für dich am Kreuz vorbereitet hat. So when I approach the Bible, I don't approach the Bible as something I have to read. Wenn ich mich der Bibel widme, dann tue ich das nicht als etwas, das ich lesen muss. You know, I read the Bible and say, Lord, I thank you that you're speaking to me. It's your love letter to me. I'm going to grow. Ich lese die Bibel und sage, Herr, ich danke dir, dass du zu mir sprichst. Es ist dein Liebesbrief für mich. Ich werde dadurch wachsen. And I desire it, and this is part of me becoming what I already am. Ich begehre es, und es ist Teil von mir, damit ich zu dem werde, was ich bereits bin. So, this will make me in experience what I already am in practice. Dies wird mich erleben lassen, was ich in der Praxis schon bin. So, if you understand that you're going to actually love and desire it. Wenn du verstehst, dass du es lieben und begehren wirst. The third step in actually growing into who you are in Jesus ist der dritte Schritt, in dem zu wachsen, wer du in Jesus schon bist. This brand new race, diese ganz neue Rasse, is practice. Die Praxis. So look what the Hebrews chapter 5 verse 12 says. Schau, was Hebräer 5 Vers 12 sagt. You know, it's very interesting. It talks about practice. Es ist sehr interessant. Es spricht über Praxis. And it talks about maturity. Und es spricht über Reife. It says in verse 12, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. In Vers 12 heißt es, denn obwohl ihr inzwischen Lehrer sein solltet, braucht ihr jemanden, der euch wieder die ersten Grundsätze der Orakel Gottes lehrt. And you have come to need milk and not solid food. Und ihr braucht jetzt Milch und nicht feste Nahrung. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. Denn jeder, der nur Milch trinkt, ist ungeübt im Wort der Gerechtigkeit. You know, and then he talks about we're babies. Dann ist die Rede davon, dass wir Babys sind. But look at verse 14. Aber schau Vers 14 an. Solid food belongs to those who are of full age. That talks about maturity. Feste Nahrung aber gehört denen, die volljährig sind. Da ist die Rede von Reife. That is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Das heißt, die durch den Gebrauch ihrer Sinne geschult haben, um Gutes und Böses zu unterscheiden. You know, the word reason of use that is used here in the Bible, here's what it actually means. Das Wort durch den Gebrauch, das hier in der Bibel gebraucht wird, bedeutet Folgendes. It means the habit or a power acquired through practice. Die Gewohnheit oder Kraft, die durch Übung erworben wird. So, Christian maturity, to actually walk into what the cross did for you. Die christliche Reife, tatsächlich in das hineinzugehen, was das Kreuz für dich getan hat, it needs practice. Braucht Praxis. So you keep convincing your heart that you're a new creation, just like Jesus, and you begin to practice to walk in it. Du überzeugst dein Herz, dass du eine neue Schöpfung wie Jesus bist und beginnst zu trainieren, darin zu gehen. So believe it, number one. Glaube es, ist Nummer eins. Use the word of God to feed you, not as a religious exercise. Gebrauche das Wort Gottes, um dich zu ernähren, nicht als religiöse Übung. Practice to walk as the righteousness of God in Christ Jesus. Übe, als Gerechtigkeit in Jesus Christus zu gehen, zu leben. And now fourthly, discipline. Und viertens, Disziplin. You know, here's what I want you to understand about discipline. Hier ist, was ich will, dass du über Disziplin verstehst. You know, discipline is a very simple thing, really. Disziplin ist wirklich etwas ganz Einfaches. It simply means that we are disciplined enough to respond to the finished work of the cross. Es bedeutet ganz einfach, dass wir diszipliniert genug sind, dem vollbrachten Werk am Kreuz zu antworten. You know, the religious discipline, that's what the Pharisees do. Die Pharisäer üben die religiöse Disziplin aus. I fast twice a week. Ich faste zweimal die Woche. Pray everybody can see me and hear me. Ich bete, dass jeder mich sehen und hören kann. Nobody's talking about that. Niemand spricht darüber. We're talking about that we're disciplining ourselves to actually respond to the finished work of the cross and walk in it. Wir sprechen darüber, dass wir uns selber disziplinieren, dass wir auf das vollbrachte Werk am Kreuz reagieren und darin leben können. You know, people who are not disciplined and spiritually lazy, Leute, die nicht diszipliniert und geistlich faul sind, they're actually not going to enjoy everything that the cross did for us. Werden nicht alles genießen können, was das Kreuz für uns gemacht hat. So understand that. Verstehe das. And the last thing is this. Und das letzte ist Folgendes. Attitude. Die Haltung. Do you know, if you don't change your attitude about what happened on the cross, wenn du deine Haltung nicht änderst im Hinblick darauf, was am Kreuz geschah, and take full responsibility for who you are and how you act, und volle Verantwortung dafür übernimmst, wer du bist und wie du handelst, you're not gonna experience the finished work of the cross. Wirst du das vollbrachte Werk am Kreuz nicht erleben. Victims and people with a victim mentality never experience what the cross has done for them. Opfer und Menschen mit einer Opferhaltung erleben nie, was das Kreuz für sie gemacht hat. So we have to have the attitude that, listen, no matter what happens to me, I'm gonna use it for my own good. Wir müssen folgende Haltung haben. Was mir auch passiert, ich werde es zu meinem Guten nutzen. You know, and once we do that, wenn wir dies tun, then we will begin to grow into this powerful maturity of being like the sons of the living God. Dann werden wir in diese kraftvolle Reife hineinwachsen, Söhne des lebendigen Gottes zu sein. I hope this series has blessed you. Ich hoffe, dass diese Serie dich gesegnet hat. See you tomorrow. Sehe dich morgen.